SRF 2 Kultur. Jetzt einfach ins Internet zu stellen, Trump ist blöd, finde ich ehrlich gesagt auch eitel. Isabel Mundry. Die Komponistin ist keine, die ihre politische Meinung gern zur Schau stellt. Ich finde oft, dass es so potenziell, und das ist nicht nur in den letzten Jahren so, das war auch in den 70er und 80er Jahren, wenn dann irgendwelche Männer sich selbst wichtig machen, weil sie meinen, für die ganze Welt ist es jetzt wahnsinnig interessant, wie sie den oder diesen Politiker finden, finde ich das oft viel weniger politisch, als es tut. Aber was ist das eigentlich politisch? Und was ist politische Musik? Schon immer haben sich Komponisten auch politisch positioniert. Beethoven, Schostakowitsch, im 20. Jahrhundert dann Hans-Werner Henze oder Frederik Schewski, Krzysztof Penderecki oder Isang Yun. Klar, die Zeiten, in denen Komponisten zum Marsch bliesen oder lautmalerisch Kanonen donnern und Sirenen heulen ließen, die sind vorbei. Zu oll, zu platt. Nur, wie ist es eigentlich heute, im Jahr 2017? Gerade jetzt melden sich viele Kunst- und Kulturschaffende stark und vehement zu Wort, geben Interviews, starten Petitionen, diskutieren in ihren Organisationen und Verbänden. Oder schaffen eben politische Kunst. Im Pop gibt es sowieso eine stark politische Konnotation. Im Free Jazz auch. Oder im politischen Lied. Oft mit einem erheblichen Potenzial an Wirkungskraft gehört es für viele Musikerinnen und Musiker offenbar zur Identität. Mir jedenfalls erscheint es nur logisch, dass Kunstschaffende Stellung beziehen gegen die populistische Stimmungsmache unserer Zeit. Gerade sie haben all dem doch etwas entgegenzusetzen. Ideen, herausgesponnen aus ihrem kreativen Fundus. Doch in der zeitgenössischen Musik scheint es seltsam ruhig. Das Politische wirkt in der Szene oft wie etwas, das sich irgendwie woanders abspielt. Musik unserer Zeit. Über Kreuze, Auflösungszeichen und Generalpausen. Wie politisch ist die zeitgenössische Musik eigentlich? Von Christine Amme. Relativ nüchtern blickt Isabel Mundry Ende September auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017. Ja, ich bin da jetzt nicht überemotional. Also wie gesagt, es gibt diesen einen Aspekt, den wir, glaube ich, alle schrecklich finden. Den finde ich auch schrecklich, das ist klar. Und alles andere ist eben Politik. Ich würde sagen, es ist jetzt einfach ein Ergebnis einer Wahl. Punkt. Klar, die in München lebende Komponistin hat natürlich irgendwie recht. Wir leben in einer Demokratie, haben von unserem Wahlrecht Gebrauch gemacht oder auch nicht. Und am Ende ist die Wahl nun mal ausgegangen, wie sie eben ausgegangen ist. Die rechtspopulistische AfD hat 12,6% geholt. Eine nackte Zahl, ein Ergebnis der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. Doch der Rechtsruck, der unsere Gesellschaft erfasst und der hinter dieser Zahl steckt, kann der einen wirklich kalt lassen? Die Schriftstellerin Sascha Mariana Salzmann spricht im Deutschlandfunk von einem historischen Ereignis, das man nicht kleinreden dürfe. Deutschland hat seine Wir-haben-kein-Nazi-Problem-Maske endgültig abgenommen. Fast 6 Millionen Deutsche haben Menschen in den Bundestag gewählt, die Homosexuelle registrieren wollen und das Existenzrecht Israels diskutabel finden. Mazel tov. Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Jede sollte sich genau befragen, was ihr Demokratieverständnis ist und welchen Anteil Solidarität darin hat. War sie oder er auf einer Demonstration für die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds? Warum nicht? Hat er oder sie sich in letzter Zeit erkundigt, was die Hilfesuchenden an direkter Unterstützung brauchen? Deutschkurse, Wohnraum, Freizeit miteinander verbringen. Warum nicht? Wir müssen deutlicher werden in unserer Ablehnung des Nationalismus. Überall auf der Welt tauchen Populisten auf und ändern die alten Machtverhältnisse. Make America great again. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Ich bin nicht ich, sondern ich bin das Volk, verdammt nochmal. Ich bin kein Individuum, ich stehe für das Volk und das Volk muss respektiert werden. Ich würde sagen, dass wir Ungarn verändern wollen. Das ganze Gefüge in Ungarn. Viktor Orbán ist seit 2010 zum zweiten Mal Ministerpräsident in Ungarn. Statt einer freien will er eine nationale Demokratie. Minderheiten will er ausgrenzen. Flüchtlinge sperrt er in Lager. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! 2021 haben wir einen AfD-Kanzler. Immer wieder eskaliert in Griechenland die Gewalt. Es ist eine riesige Herausforderung für Europa als Ganzes. Frankreich, USA, Venezuela oder Ungarn. Populisten schüren auf ganz unterschiedliche Weise die Ängste der Menschen. Sie vergiften das Zusammenleben, unterdrücken die Presse, ersetzen Fakten durch gefühlte Wahrheiten. Populisten behaupten, dass sie das Volk vertreten. Und zwar nur sie. Das ist eines der Versprechen, mit denen Populisten demokratisch gewählt werden. Und wenn man nicht aufpasst, dann nehmen sie uns diese Wahl. Sie nehmen uns die Demokratie. Und wenn das Schule macht, dann haben wir wirklich ein Problem. Fest steht, die gesellschaftspolitischen Realitäten werden zusehends radikaler. Und die zeitgenössische Musik? Sie hat die Radikalität ja eigentlich in ihrer DNA. Jedenfalls, wenn man sie noch als avantgardistisch versteht. Und zugleich wirkt sie oft stockkonservativ und blind für das, was um sie herum passiert. Krisen, Kriege, Anschläge. Manch einer zum Eskapismus neigenden Komponistin, manch einem Komponisten scheint das nichts anzuhaben. Andere wiederum versuchen es mit politischer Agitation, bemüht darum, aufzurütteln. Die meisten aber positionieren sich irgendwo dazwischen. Im Eigentlichen, im Vielleicht. Verständlich angesichts dieser komplexen Welt, in der wir leben. Aber auch ein bisschen feige. Gerade Kunstschaffende drehen und wenden doch dauernd Einfälle, Konzepte, sensen sich mit den Mitteln ihrer Kunst unbetretene Wege frei. Warum ausgerechnet die Protagonistinnen und Protagonisten der zeitgenössischen Musik seltener ihre Stimme erheben, gerade die, die auch immer wieder versuchen, anders zu denken, anders zu klingen, das können vielleicht die klären, die sich doch aus der Deckung ihrer Musik herauswagen. Ich finde mich als Demokraten und bin deshalb natürlich ein politischer Mensch. Und es treibt mich um, weil es mich betrifft und ich finde, man hat Verantwortung, deshalb äußere ich mich dazu. Der in Berlin lebende Komponist Johannes Kreidler hat sich schon im Vorfeld der deutschen Bundestagswahl immer wieder politisch geäußert. In Interviews, in seinen Stücken und auch mit Posts wie dem, an den sich der Titel dieser Sendung anlehnt. Man möchte ja bei der Bundestagswahl nicht nur ein Kreuz, sondern auch so manches Auflösungszeichen eintragen. Mit solchen Statements schlägt der 1980 in Esslingen geborene Kreidler einen anderen Weg ein als viele seiner Kollegen. Künstler sind Individualisten und haben einen speziellen Stand in der Gesellschaft, machen etwas recht Außergewöhnliches, sind insofern schon mal nicht so repräsentativ und wollen sich dann eben auch nicht gerne öffentlich jedenfalls festlegen oder so. Aber das sind Mutmaßungen, weil ich gehöre da nicht dazu. Wer da auch nicht dazu gehört, das ist einmal Brigitta Mundendorf. Ich finde, es ist die Aufgabe von Kunst, wirklich auch eine Haltung zu dem, was uns heute da draußen begegnet, zu zeigen. Sarah Nemtsov. Ich hatte jetzt schon so ein Gefühl, dass ich mich mehr damit auseinandersetzen muss, auch als Künstlerin in meiner Kunst, als ich das vielleicht vor ein paar Jahren noch gespürt habe. Dann Moritz Eggert. Man macht eher Stücke über abstrakte Konzepte oder über ästhetische Paradigmen oder sowas, aber man will eigentlich nicht so wirklich auf das Leben Bezug nehmen, weil man sich natürlich in seiner akademischen Ausgegrenztheit ja auch einen sicheren Bereich irgendwie geschaffen hat. Und da soll ja dann auch nichts rein, was das irgendwie stört. Und dazu gehört eben auch Politik. Auch Carola Obermüller ist eine politische Komponistin. Natürlich waren einige der ersten Gedanken, die ich danach hatte, dass ich mich noch mehr dazu äußern muss mit meiner Kunst, dass ich noch mehr politische Musik machen muss. Und natürlich auch, dass ich mehr auf die Straße gehen muss, beides. Und der hier, Ich war schon immer Anarchist. Der erst recht. Dietrich Eichmann. Einer, der schon oft politisch Stellung bezogen hat. Vielleicht zu oft, wie er noch erzählen wird. Dietrich Eichmann, der Anarchist, stellt gleich zu Beginn unseres Gesprächs klar, wie er Anarchismus verstanden wissen will. Sie kriegen jetzt gerade einen Schreck, weil ich Anarchist sage und Sie an die Steine schmeißenden Vermummten denken. Das liegt daran, dass die Verunglimpfung des Begriffes ja in der Bundesrepublik Tradition hat. Spätestens seit Willy Brandt die Baader-Meinhof-Terroristen als Anarchisten bezeichnete, ne? 1972. Und Anarchisten sind eigentlich optimistische Personen, weil sie ja einer vermeintlich utopischen Vorstellung anhängen. Und Anarchisten sind auch grundsätzlich Pazifisten. Deswegen fühlt man sich als solcher in der heutigen Welt besonders unwohl. Gewalt und Gewaltanwendung hat immer mit Macht zu tun, ne? Und Machtausübung lehnen Anarchisten ab. Und da gibt ihm Wikipedia recht. Anarchismus, abgeleitet von altgriechisch Anarchia, Herrschaftslosigkeit. Anarchismus ist eine politische Ideenlehre und Philosophie, die Herrschaft von Menschen über Menschen und jede Art von Hierarchie als Form der Unterdrückung von Freiheit ablehnt. Dietrich Eichmann ist also bekennender Anarchist. Das schlägt sich auch in seiner Musik nieder. In Form kontrapunktischer Vielschichtigkeit. Als verästeltes Gewirr von klangprallen Kompositionen dicht bis an den Rand der Atemlosigkeit. Wie hier in seinem Konzert Entre deux Guerres für Klavier und 14 Instrumente. Darunter Akkordeon, Saxophon und E-Gitarre. Dietrich Eichmann hat dieses Konzert für Klavier und 14 Instrumente von 1996 bis 1999 geschrieben. Zwischen zwei Jugoslawienkriegen. Deshalb Entre deux Guerres. Zwischen zwei Kriegen. Ein Journalistenkollege vom WDR schreibt über das Konzert nach der Uraufführung im Jahr 2002. Eichmanns Musik ist grausam, um uns auf unsere Gewöhnung an den Zustand des permanenten Krieges zurückzustoßen, um uns die Grausamkeit unseres moralischen Versagens vor Augen zu stellen und den Zynismus hörbar zu machen, mit dem über 200 Jahre nach der noch lange nicht abgeschlossenen Aufklärung, der Formulierung der natürlichen Rechte des Menschen und des Nachdenkens über einen ewigen Frieden weiterhin ganz selbstverständlich Krieg geführt wird. Es gibt nichts Versöhnliches mehr in dieser Musik. Es gibt keine Kompromisse, keine Wiederholungen, keine Zitate. Nichts, das irgendein Klischee bediente. Nichts, das ans Sentimentale oder Pathetische appellierte. Nichts, das nicht immer wieder neu wäre. Und es gibt in Entre deux Guerres auch nichts, das etwa unterhaltend wäre, das auf den Hörer vermeintlich Rücksicht nähme. Nichts, das noch irgendeinen Platz für Erbarmen ließe. Oft als programmatisch missverstanden sind Eichmanns Stücke allerdings viel weniger konkret, als man vielleicht denkt. Man sagt mir manchmal, ich würde narrative Musik schreiben, aber es gibt nie eine Geschichte, die ich erzählen will. Die Musik entsteht aus sich selbst heraus und der Hörer kann seine eigene Geschichte damit hören. Die Arbeit an diesem Klavierkonzert war zunächst überhaupt nicht politisch motiviert, jedenfalls nicht politischer als alle andere Arbeit, die ich zuvor getan hatte. Ich war nur während der Arbeit, wie alle im politischen Geschehen folgenden Menschen, ununterbrochen mit neuen Gewaltankündigungen konfrontiert. Die Musik reagiert nicht direkt darauf, aber mir wurde klar, also vor allem als das Stück halbwegs fertig wurde, dass diese Situation Spuren in der Musik hinterlassen hatte. So kam es zu dem Titel, der im Grunde nur eine Datierung ist, ne? Trotzdem eckt Dietrich Eichmann immer wieder an. Wobei man das eigentlich im Präteritum formulieren müsste. Dietrich Eichmann eckte an. Denn diese Zeiten scheinen zumindest im Moment vorbei zu sein. Kaum ein Veranstalter will Eichmanns Stücke noch aufführen. Ja klar, man kriegt Existenzängste. Also natürlich wirkt sich das wirtschaftlich extrem aus. Davon kann ich viele Lieder singen. Den letzten halbwegs zum Arbeitsaufwand im Verhältnis stehenden Auftrag habe ich, glaube ich, 2002 gehabt. Die politische Unangepasstheit des 1966 in Erlangen geborenen Komponisten, die passt vielen nicht. Wenn überhaupt, wird er, wie auch von mir für diese Sendung hier, zum Themenkomplex Politik und Musik befragt. Sich anzupassen, kommt für ihn trotzdem nicht in Frage. Seine Brötchen verdient er inzwischen vor allem in musikfernen Gefilden. Gut für die, die im Musikbetrieb eine feste Stelle haben. Eine Professur zum Beispiel oder zumindest einen Lehrauftrag, der wenigstens finanziell auffängt. So wie das im Übrigen bei allen anderen Komponistinnen und Komponisten der Fall ist, mit denen ich für diese Sendung gesprochen habe. Einer, der den Lehrbetrieb immer wieder von innen heraus kritisiert, ist der Münchner Komponist Moritz Eggert. Gern distanziert er sich vom akademischen Umfeld. Mir bedeutet es null, gar nichts, nichts. Und ich hasse es, wenn Leute mich Professor ansprechen. Mir bedeutet aber, meine Studenten zu haben und mit denen zu arbeiten und die zu unterrichten. Das bedeutet mir sehr viel und das mache ich eigentlich genau aus dem Grund, um eben solche Diskussionen wie jetzt hier auch mit Studenten zu führen, die halt eben eine andere Generation sind als ich selber. Und das fordert mich heraus, da lerne ich sehr viel. Und natürlich macht es mir auch Spaß, einfach mit denen über ihre Sachen zu sprechen. Moritz Eggert ermutigt seine Studierenden, sich zu positionieren. In Klassenkonzerten, die einen politischen Kontext haben, oder indem er sie darin unterstützt, ein Ensemble wie das Breakout-Ensemble zu gründen. Ein Künstlerkollektiv aus München, das in seinen Konzerten immer wieder Themen unserer Zeit aufgreift und das für sich proklamiert, besonders das Thema Multikulturalität ins Zentrum zu stellen. Es ist wirklich interessant, dass man zu bestimmten Zeitthemen, also jetzt nicht nur Politik, sondern generell, wenn irgendwas ist oder wenn einfach eine öffentliche Diskussion über irgendein Thema ist, was ja häufig der Fall ist, dass man da wirklich eher Til Schweiger fragt als zum Beispiel Wolfgang Riem oder Helmut Lachenmann. Und ich meine, die hätten sicherlich auch was dazu zu sagen, aber die meisten Redakteure kämen gar nicht darauf, weil sie das Gefühl haben, das ist so randständig oder das ist so speziell. Und Schriftsteller würde man fragen, weil die werden irgendwie gelesen. Man fragt J.K. Rowling, wie sie Trump findet. Sie äußert sich auch selber dazu. Moment. Sie äußert sich auch selber dazu. Könnte es sein, dass das genau der springende Punkt ist, dass Komponistinnen und Komponisten sich einfach selber stärker aus ihren Klangwelten heraustrauen müssen, statt zu warten, dass auch sie endlich mal jemand fragt? Das liegt natürlich auch, muss man kritisch sagen, an vielerlei Verknüpfungen. Ich meine, es gibt ja durchaus einige Dirigenten hier in München, die dann auch in der Politik irgendwie verknüpft sind und die halten sich dann mit gewissen Themen zurück. Ist klar, weil sie natürlich nicht die Hand beißen wollen, die sie füttert. Opportunismus ist bequem. Unpolitisch zu sein ist bequem. Ganz klar, es gibt institutionelle Verflechtungen, von denen man sich als musikschaffender Mensch womöglich gegeißelt fühlt. Doch mit einer klaren Haltung kann man sich einerseits Gehör und andererseits ja auch Respekt verschaffen. Und eine solche Haltung kann sich auf unterschiedlichen Ebenen transportieren, mal subtiler, mal direkter. Entweder im Gehalt einer Komposition, in ihren klanglichen Assoziationen und Anspielungen oder im Titel, in einem Werkkommentar oder im in der Musik verarbeiteten Text oder auch in der Wahl der Spielstätte. Gerade Moritz Eggert treibt es immer wieder raus aus dem Konzertsaal. Der schreibt auch mal ein Fußballoratorium, aufgeführt im Rahmenprogramm der WM 2016. Ich kann dazu nur sagen, einfach raus aus den Festivalsituationen, raus aus den abgesicherten akademischen Situationen. Das war mir schon sehr früh klar, dass das nicht der richtige Weg ist und dass man da auch nicht weiterkommt eigentlich, weil man sich im Grunde nur mit seinen, auf Englisch würde man sagen, Peers, also mit seinen Kollegen quasi austauscht. Und das ist zwar ein fachlich spannender Austausch, aber nicht unbedingt einer, der die Musik ästhetisch weiterbringt oder auch von der Relevanz her weiterbringt. Also die Kontexte, in denen ich da gearbeitet habe, in denen habe ich meistens mehr gelernt als in den Hochschulkonzerten oder in den Festivalkonzerten, die aber nach wie vor auch natürlich ein Teil meiner Arbeit sind. Also ich will das auch nicht schlecht machen. Aber ich glaube, dass man einfach sehr, sehr früh versuchen muss, da rauszugehen. Und da viele Komponisten auch inzwischen zunehmend wieder Interpreten sind oder Performer sind, machen das eigentlich auch immer mehr. Wer kein Performer war, Hans Werner Henze. Aber das waren ja auch noch andere Zeiten. Sein Oratorium Floß der Medusa ging Ende der 60er Jahre als Eklat in die jüngere Musikgeschichte ein. Sogar die Bild-Zeitung berichtete. Henze wollte das Werk mit einer Widmung für Che Guevara versehen. Die Verantwortlichen beim NDR, die das Oratorium in Auftrag gegeben hatten, wussten das noch zu verhindern. Jedoch nicht den Skandal mit Handgemenge, Polizeieinsatz und Verhaftungen, den die Uraufführung dann mit sich brachte. 1968. Das Publikum machte seiner Wut auf den Kulturbetrieb Luft. Jemand brachte eine rote Fahne mit Che Guevaras Konterfei mit und befestigte sie am Dirigentenpult. Aber so wollte der Rias Kammerchor auf keinen Fall auftreten. Und am Ende musste der NDR den Mitschnitt der Generalprobe senden. Denn die eigentliche Uraufführung war im Tumult untergegangen. Auch Henze selber musste einiges über sich ergehen lassen, vor allem von der Presse. Der Spiegel bezeichnete ihn als Privatier der modernen Musik, dessen Floß nur vordergründig für die Weltrevolution fahre und eigentlich vielmehr im Sog der Konterrevolution treibe. Haben Komponistinnen und Komponisten heute überhaupt noch den Mut, sich so angreifbar zu machen? Und was ist mit uns, dem Publikum? Schockt und schreckt uns in diesem Schock- und Schreckzeitalter überhaupt noch irgendwas? Vielleicht ist es heute schwerer, Aufmerksamkeit zu erregen, die über das bloße Agitieren hinausgeht. Andererseits ist es eine jahrhundertealte Ausflucht, eine fast schon allergische Abwehrreaktion, die die Verächter politischer Musik bereits bei Beethoven einte. Wenn man zu politisch sei, dann würde das den Kunstanspruch der Werke gefährden. Man würde dann riskieren, dass eine Komposition nur als Zeitdokument relevant sei. Aber stellt heute wirklich noch jemand den Kunstanspruch von Beethovens Wellingtons Sieg in Frage? Und außerdem, was ist denn der Preis fürs Nicht-Aufstehen? Weltfremd und abgehoben wirken manche Komponistinnen und Komponisten. Aber wenn man Moritz Eggert glaubt, dann ändert sich da gerade was. Ich sehe schon, dass die jüngere Komponistengeneration sich wieder zunehmend solchen Themen zuwendet und auch da durchaus auch mal aneckt. Stimmt, Brigitta Mundendorf zum Beispiel. Die Hamburgerin, geboren 1982, ist bekannt für ihr sparten- und medienübergreifendes Arbeiten. Ausgangspunkt ihrer Werke ist für gewöhnlich nicht der Klang, es sind außermusikalische Themen. Ich glaube letztlich, weil Musik alleine oder nur der Klang ist mir nicht genug, um Dinge auszudrücken. Mir würde es nicht reichen, einer Struktur eines Klanges auf den Grund zu gehen, sondern ich denke letztlich, möchte ich aber die Kraft, die Musik hat, nämlich eine ganz andere Art der Rezeption auch zu fordern und die nicht auf einer intellektuellen, sondern erstmal auf einer sinnlichen Ebene stattfindet, das zu nutzen, aber gleichzeitig mit Bewegung und mit Szene Dinge darzustellen und zu konkretisieren. Also ich finde gerade diese Verbindung einfach extrem wichtig. Ihre Ideen findet Brigitta Mundendorf in dem, was sie umgibt. In diesem Sinne ist sie voll und ganz weltzugewandt. Als sie 2014 einen der drei Förderpreise für junge Komponistinnen und Komponisten der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung bekam, hat sie eine eindrucksvolle Rede gehalten. Denn künstlerische Freiheit besteht nicht darin, tun und zu lassen, wonach einem gerade beliebt. Künstlerische Freiheit besteht darin, den Finger auf die Wunde einer Gesellschaft legen zu können. Und um das in meiner Profession als Komponistin tun zu können, muss der Finger zuerst auf die Wunde der neuen Musik gelegt werden. Auf die Wunde der gesellschaftlichen Isolation und auf die Wunde des Elitären, deren Aufrechterhaltung zugleich den Weg in das Bewusstsein versperrt. Und der Finger muss auch dorthin gelegt werden, wo die neue Musik nicht ist, in der Gesellschaft, dort, wo es brennt. Den Finger dorthin zu legen, wo es brennt, das ist mein Anliegen, das ich mit meiner Musik ebenso verfolge, wie als Gesamtpaket einer Künstlerin. Deshalb habe sie das Ensemble Garage gegründet, das als Sprachrohr für gesellschaftliche Bedürfnisse fungieren solle. Das die junge Generation von Komponistinnen und Komponisten dazu aufruft, neue Wege zu gehen, um in der Gesellschaft zu wirken, sich mit Realitäten auseinanderzusetzen. Deshalb schreibe sie zusammen mit Thierry Brühl Musiktheaterstücke für das Taschenopernfestival Salzburg, das Wirklichkeit kreieren möchte. Es ist eben nicht nur der Klang, nur die Musik. Es geht vielmehr um die Haltung, die dahinter steht. Um meines Erachtens nach sollte jeder, der Projekte im Bereich der neuen Musik unterstützt, egal ob Kunstschaffende, Festivalleiter, Sponsoren, Stiftungen und Institutionen, aus keiner anderen Motivation und mit keiner anderen Intention neue Musik fördern. Eine Sprache nicht für, sondern in der Wirklichkeit zu finden. Eine Sprache, die neue Musik in ihrem Ursprungsgedanken einmal sein wollte. Neue Musik zu fördern, die ein Sprachrohr in der Gesellschaft sein möchte. Und ich wünsche jedem dabei keine Scheu zu haben vor der Inkonsistenz der Gegenwart, vor dem Verlust von Traditionen, vor ständiger Transformation und vor der fehlenden Verifizierung gegenwärtigen Schaffens. Dorthin zu gehen, wo es brennt, aufmerksam zu machen und für Bewusstsein zu sorgen. Denn das ist Kunst. Und wie mein Kollege, Freund und ein großer Künstler Thierry Brühl immer so schön sagt, denn das ist Kunst, Wirklichkeit unmöglich zu machen. Vielen Dank. Wirklichkeit unmöglich machen. Den Finger in die Wunde legen. Und wie genau geht das? Ich glaube, ganz genau dadurch, dass man sich eben mit Themen auseinandersetzt, die gerade brisant sind. Kunst kann eine Reflexion sein über das, was passiert und uns andere Seiten aufzeigen und uns irgendwie zu etwas Gutem führen, weil das, finde ich, ist eigentlich schon dabei auch wichtig. Oft sind Fragen der Ausgangspunkt für Brigitta Mundendorfs Schaffen. Fragen wie, was macht Digitalität mit uns? Wie wirkt sich der neue Narzissmus aus, der Mundendorf zufolge aus dem neuen Kapitalismus resultiert, den wir heute erleben? Um solchen Fragen auf die Spur zu kommen, arbeitet sie nicht nur mit Musik, sondern auch mit Video und elektronischen Erweiterungen. Und vor allem mit Elementen des Performativen. Denn anders als ihre Kollegin Isabel Mundry, die sich in Bezug auf die zeitgenössische Musik fragt, gibt es in der Musik selbst Potenzial fürs Politische? Ist Brigitta Mundendorf davon überzeugt? Über den Klang selber kann ich keinen politischen Inhalt irgendwie oder einen sozialpolitischen Inhalt vermitteln. Das heißt, man muss als Komponist oder Komponistin, wenn man das Interesse hat, sich politisch zu engagieren, auch erstmal ganz grundsätzlich überlegen, was wähle ich überhaupt für eine Form des Ausdrucks und wie erweitere ich meinen Begriff des Komponierens, um das darüber zu tun. Das heißt, das ist schon mal ein Schritt, der, glaube ich, in anderen Kunstformen in der Art und Weise nicht da ist, den man als Komponist einfach noch vollziehen muss. An ihre Musik knüpft die Komponistin Bilder, Szenen, Videos und performative Elemente. Labeln lässt sich das kaum. Was ist das? Performance? Theater? Musik, Tanz, Theater, Performance? Brigitta Mundendorf hebelt die Grenzen des Konzertbetriebs gern aus, erweitert sie zumindest stark. Die digitalen Möglichkeiten beflügeln ihre kompositorischen Ansätze, verlassen ganz bewusst den klassischen Konzertsaal. Ich denke auch immer, Gott, man müsste einfach sein eigenes Haus bauen. So, man müsste sein eigenes Haus haben und sein eigenes Programm machen dürfen und so. Und einfach diese Form, die es nicht gibt, einfach selber entwickeln und selber schaffen und sagen, so, jetzt haben wir sie hier. Ne? Es ist zum einen ein bisschen ein Problem, glaube ich, was diese Definition des Komponistendaseins angeht irgendwie. Also da wirklich auch zu sagen, Komponist sein oder Komponistin sein heißt heute nicht mehr unbedingt einfach nur eine Partitur schreiben. Das kann eine völlig andere Arbeit bedeuten und dementsprechend kann auch was völlig anderes bei rumkommen, was nichts zu tun hat mit einem Format wie eine Oper oder einer gedruckten Partitur oder einem Material für ein Orchester irgendwie. Und hier in der Tat gibt es noch relativ wenig Plattform dafür. Tatsächlich fraglich, inwieweit das Konzertsaal-Setting dafür geeignet ist, Weltbezüge zu transportieren. So hierarchisch, wie es dort zugeht, mit festgefahrenen Ritualen, abgeschieden von Alltag und Lebenswirklichkeit. Orte der Entgrenzung findet Brigitta Mundendorf im Netz. Ihre Public-Privacy-Serie basiert auf YouTube-Material. Thema: das sich selbst zur Schau stellen. Was ist privat? Was ist öffentlich? Gibt's auf YouTube. Den Mut zu haben, etwas in Frage zu stellen, darum geht es. In Brigitta Mundendorfs Taschenoper Endlich Opfer aus dem Jahr 2014 gibt es Sänger, die keinen Text singen. Schauspieler, die vektorenhafte Gänge vollziehen und wieder verschwinden. Einen Dirigenten, der auf die Wand projiziert, in die falsche Richtung dirigiert. Und alles schreit, warum bloß tut hier niemand was? Obwohl es doch brodelt, obwohl es kocht. Ausgangspunkt dieses Werkes ist ein Foto, auf dem zwei abgedeckte Füße von Flüchtlingskindern zu sehen sind. 2006 im Meer vor Neapel ertrunken. Im Hintergrund sonnen sich Touristen. Einmal! Einmal ein Schwarzer sein! Einmal! Und anfangs habe ich erst gedacht, okay, ich kann dazu gar keine Musik schreiben, weil ich weiß auch nicht, wie so etwas klingen soll. Und witzigerweise, was dann passiert ist, ich habe dann mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, über diesen Auftrag oder diese Aufgabe eigentlich, weil ich mir unsicher war, ob ich das machen soll oder nicht. Und was mir dann oft so entgegengeschlagen ist, war eigentlich so, wenn ich erzählt habe, ja, ich würde gerne eine Taschenoper machen und es geht um die Flüchtlingsdramatik. Und was mir da entgegengeschlagen ist, war oft so eine Art Ohnmacht. Also so diese Frage, ja, dazu kann ich jetzt irgendwie auch nichts sagen oder das ist ja wirklich schlimm. Und das fand ich eigentlich die stärkste oder heftigste Erfahrung dabei. Also diese Frage, wir begegnen einem Leid und das begegnet uns jeden Tag und das ist da draußen. Und warum können wir darauf eigentlich nur mit so einer Art von Ohnmacht reagieren oder gar nicht reagieren? Was macht uns eigentlich ohnmächtig und warum haben wir so Schwierigkeiten damit zu handeln? Oder eine ganz direkte Emotion auch von Betroffenheit und von auch Gemeinschaftlichkeit irgendwie zu erzeugen. Es ist sicherlich eine besondere Herausforderung, sich eines politischen Stoffes anzunehmen. Auch die in Berlin lebende Komponistin Sarah Nemtsov, gleicher Jahrgang wie Brigitta Mundendorf, hat das so ähnlich erlebt bei ihrer Arbeit an ihrer letzten Oper. Es hat mich sehr ausgelaugt, das Werk. Ich habe wirklich so damit gerungen und so gekämpft, dass ich schon sagen kann, es war das Beste, was ich geben konnte in dieser Zeit. Es war das, was ich damit tun konnte. Und wenn es auch dann zum Teil so angekommen ist, dann war das für mich schon mal sehr viel. Die Oper Sacrifice nach einem Libretto von Dirk Lauke ist angelehnt an eine wahre Geschichte. Zwei deutsche Teenie-Mädchen aus der Nähe von Halle gehen nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen. Ich heb die Hände. Das mag ja sein, aber das Bild ist schamlos. Ja, ganz genau, das ist die Wahrheit nun mal. Schamlos, weil es sind auch fette grüne Wiesen darauf und ein Sonnenschein, der auf Urlaubskarten passt und das Lachen der Polizisten blendend weiß. Für mich war das schon schwierig, mich kompositorisch dem Thema zu nähern und dann auch die ganze Zeit für eigentlich negative Personen zu schreiben. Also natürlich gibt es immer irgendwo Bösewichte in irgendwelchen Opern oder Theaterstücken oder wie auch immer, muss es ja auf eine Art geben. Aber ja, hier waren es so viele und es gab eigentlich kaum Lichtblicke. Und zugleich war es für mich dann interessant rauszufinden, ja, eigentlich, die gehören ja alle auch zu uns. Und klar, ab irgendeinem Punkt, wenn es zu radikal ist, dann kippt die Verbindung, also dann reißt der Faden. Aber bis irgendwohin gibt es eigentlich noch einen Faden, wenn er auch dünner wird, aber die kommen ja irgendwie noch von uns, diese Menschen. Und wir haben auch einen Teil von denen vielleicht in uns. Und die Frage ist, sagen, was man noch von denen fühlt und wo man vielleicht zu früh aufgehört hat zu sprechen. Sarah Nemtsov will einen Erfahrungsraum kreieren. Ähnlich wie ihre Kollegin Isabel Mundry findet sie aber, dass ein politisches Statement um des Statements willen nicht unbedingt was bringt. Es gibt da auch so eine Gemütlichkeit. Zum Teil ist es ja so, dass man sich eigentlich, wenn man bestimmte politische Aussagen trifft oder bestimmte Wunden berühren will, ist man ja eigentlich dann wiederum in der neuen Musikszene in so einem gewissen Kreis, wo auch bestimmte Meinungen üblich sind, wo man dann eher damit die Zustimmung kriegt und nicht den Widerspruch. Insofern ist es ein bisschen vermeintlicher Mut zum Teil, den man da hat. Also es ist die Frage, wie man dann noch andere Leute erreicht. Bestimmte Dinge gehören unter Kunstschaffenden zum Common Sense. Gegen Trump sein, gegen die AfD sein. Aber was ist mit dem Publikum, für das die Komponierenden doch eigentlich ihre Musik schreiben sollten? Oder auch mit den Musikerinnen und Musikern. Dort, wo Sarah Nemtsovs letzte Oper uraufgeführt wurde, in meiner Geburtsstadt Halle an der Saale, haben bei der Bundestagswahl 17,7% die rechtspopulistische AfD gewählt. Selbst wenn man davon ausgeht, dass künstlerisch tätige und interessierte Menschen überwiegend freiheitlich, liberal und offen denken, saß sicher auch der eine oder andere AfD-Wähler im Orchester und im Zuschauerraum. Sarah Nemtsov plädiert dafür, im Gespräch zu bleiben. Und dafür kann Musik ja durchaus ein Vehikel sein. Letztlich ist es doch einfach die Intensität der Kunst, wenn die das schafft. Es kann mal was Plattes sein, aber es können auch ganz subtile Fäden sein, wenn die etwas aufmachen in einem, dass man etwas plötzlich neu denkt oder neu empfindet oder ein bisschen verändert rausgeht. Das ist schon etwas, was einen gesellschaftlichen Impact hat. Dieses bisschen von Einfühlung wäre vielleicht eine Chance für die Zukunft, bevor es zu spät ist. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Johannes Kreitler und das folgende Stück muss moderiert werden. Sie sollen jetzt nicht einfach nur Musik hören, Sie sollen auch etwas dazu wissen. Und dass Kunst Einfluss hat, das sieht man auch an Johannes Kreitler. Der Komponist lebt wie Sarah Nemtsov in Berlin und thematisiert immer wieder Dinge, die ihm im Alltag begegnen. Machtstrukturen im Musikbetrieb oder finanzielle Abhängigkeiten. Mal mehr, mal weniger explizit. In seinem Stück Fremdarbeit hat er einen chinesischen Komponisten und einen indischen Audioprogrammierer eingekauft, damit die seine eigene Musik plagiieren. Viele Bedeutungsebenen schwingen in diesem Werk mit. Globalisierung, Kapitalismus, Billiglohnarbeit, Ausbeutung, Autorschaft. In anderen Kompositionen tritt die politische Dimension, die Kreitler zufolge jedes Werk hat, subkutaner zum Vorschein. Etwa in Minus Bolero. Ein konzeptuelles Stück, für das Johannes Kreitler die Melodie aus Ravels weltberühmtem Bolero herausgestrichen hat. Übrig bleibt nur die Begleitung. Und erst bei den Proben ist eigentlich klar geworden, aber dass es ja eben die Hierarchie des Orchesters auf den Kopf stellt. Denn das Orchester hat erste Geigen, erste Flöte, erste Posaune und so weiter. Und die spielen eben immer die Melodie und die zweiten Geigen, zweite Flöte, zweite Posaune, die spielen die Begleitung. Und jetzt habe ich eben diese ganzen ersten Pulte ausgeklammert. Man hört eben nur die zweiten. Und so dreht sich eben da mal diese Wertigkeit im Orchester mal um. Unter den Musikerinnen und Musikern hat das für Irritation gesorgt. Das Orchester hat sich schwer auf den Schlips getreten gefühlt, irgendwo auch zu Recht. Das gibt es ja eigentlich nie, auch in der neuen Musik eigentlich nie, dass man eben dann bei dem Stück die ersten Geigen fast für die gesamte Dauer des Stückes sieht man eben nichts machen, auf der Konzertmeister nicht. Und stattdessen die zweiten Pulte machen den Job. Treten an die erste Stelle sozusagen. Also da zum Beispiel werden solche Machtstrukturen im Orchester deutlich. Johannes Kreitler kann gar nicht anders, als politisch zu sein. Fühlt sich ja selber in Machtstrukturen verhaftet. Komponisten haben gar nicht viel Macht, sondern stehen eben in diesem Betrieb, in dem sie auf Aufträge angewiesen sind, wo irgendwie dann auch Netzwerke immer eine große Rolle spielen. Also man muss da kommunizieren und allein schon dann solche institutionellen Dinge eben wie das Auftragswesen, wie ich das in Fremdarbeit eben auch thematisiert habe, das auch mal explizit aufzugreifen, das ist natürlich schon ein Risiko. Er hat sich damit immer wieder in die Nesseln gesetzt, angreifbar gemacht und kontroverse Diskussionen angestoßen. Und auch wenn es nur wenige Leute im Publikum sind, wie es in der neuen Musik natürlich meistens der Fall ist, dann ist es aber trotzdem wie in der Demokratie, da zählt auch jede Stimme, die in die Urne fällt. Und so kann jeder, auch Komponisten oder Musik, irgendwo einen Beitrag leisten. Und was ist mit dem Vorwurf, dass es schnell kitschig, pathetisch oder platt wird, wenn man sich als Komponistin oder Komponist in seinen Stücken explizit mit politischen Themen auseinandersetzt? Politik ist ja nun wahrlich nicht Platz. Man darf sich nicht abschrecken lassen von diesen furchtbaren Slogans, die dann da an den Laternen hängen. Renten rauf, Mieten runter. Das ist ja das Schlechteste wirklich an Demokratie. In Wirklichkeit ist Demokratie was sehr Widersprüchliches und Komplexes. Und so kann auch eine politische Musik irgendwo doch dieser Komplexität auch entsprechen. Die seit vielen Jahren in den USA lebende Komponistin Carola Obermüller ist auch deshalb eine politische Komponistin, weil politische Diskussionen für sie seit jeher dazugehören. Das war schon im Elternhaus so. Politisches Interesse ist Teil ihrer Prägung. Es ist immer im Hintergrund. Es ist auch eine wichtige Motivation, überhaupt zu machen, was ich tue. Ein Werk zu schreiben, ist oft mich zu positionieren, mich auszudrücken, meine Meinung zu sagen sozusagen. Und das ist natürlich, wenn man keinen Text hat, umso schwieriger, aber dann mache ich es manchmal mit Untertiteln. Ja, also es ist schon sowas, was mir dann irgendwie oft derartig nahe geht, dass ich gar nicht umhin komme, was damit zu tun oder mich zu äußern irgendwie. Viele positive Vorbilder haben die in Harvard lehrende Kompositionsprofessorin geprägt. Angefangen bei ihrer Mutter bis hin zu ihren wichtigen Lehrerinnen und Lehrern. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, ist meine Mutter aus ihrem Hausfrauendasein erwacht. Die beschreibt es heute so, dass sie durch ihre Erziehung, die war dann auf der Hauswirtschaftsschule und so, in so einem komischen Traumzustand war und gar nicht wirklich wahrgenommen hat, was in der Welt so passiert. So ein typisches Frauenleben, in Baden-Württemberg aufgewachsen. Und als ich 10 war, da war sie 50, da ist sie aufgewacht und zur Feministin geworden. Und ich habe das hautnah miterlebt, wie sie angefangen hat, Antennen zu entwickeln für Ungerechtigkeiten. Das Klavierstück 5 Wutfetzen von 1998 hat Carola Obermüller ihrer Mutter gewidmet. In der Komposition geht es laut der Komponistin um die positive Energie, die frei werden kann, wenn man sich aufregt über den Status quo, über Ungerechtigkeiten. Sie sagt, dass es sie auch deshalb in die USA verschlagen habe. Andererseits versteht die 1977 in Darmstadt geborene Komponistin auch die deutsche Szene. Dort ist sie aufgewachsen, dort hat sie studiert und dort wurde sie auch politisiert. Ich habe angefangen als Kind mit Kurt Meiering, der wiederum bei Hans-Werner Henze studiert hat, der ja sogar ein Buch geschrieben hat über Musik und Politik. Und dann habe ich in Nürnberg studiert bei Volker Blumenthaler, der auch ein hochpolitischer Mensch ist, selber in einer Partei aktiv war. Und auch da ging es auch im Unterricht immer wieder darum. Eigentlich war es für ihn so, dass seine Studierenden, er konnte es nicht leiden, wenn die irgendwie so nur ganz apolitisches Zeugs gemacht haben oder sich nie mit der Gegenwart beschäftigt haben. Also er hatte alle doch schon immer so ein bisschen gekitzelt, dass sie auch Stellung beziehen. Ihr Hingezogensein zu Gegenwartsthemen kann Carola Obermüller in den USA trotzdem besser ausleben, sagt sie. Ich glaube durchaus, und das ist vielleicht auch mit ein Grund, dass ich künstlerisch mich so ein bisschen habe angezogen gefühlt von USA, dass ich dachte, ich komme hierher, weil ich hier mehr in Ruhe gelassen werde und hier mehr tun und lassen kann, was ich möchte. Traditionen klopfen nicht so häufig und nicht so stark an die Tür, findet sie. Im Moment sitze ich hier in Albuquerque, New Mexico und ich bin nicht irgendwie 200 Kilometer entfernt von der Wirkungsstätte von Beethoven und Schumann und Johann Sebastian Bach und so weiter. Das ist schon irgendwie ein Gefühl der Freiheit, das mich befähigt dazu, irgendwie freier zu schreiben. Und die Freiheit, Politik in welcher Art auch immer irgendwie einzubeziehen, die habe ich hier mehr als in den alten Tagen in Deutschland. Dabei ist es in den USA in anderer Hinsicht deutlich schwieriger als hierzulande, räumt auch Carola Obermüller ein. Es gibt kaum Subventionen. Geld lässt sich nur verdienen, wenn auch ein Publikum da ist. Was den so logischen wie positiven Nebeneffekt hat, dass man sich mehr um den Kontakt nach draußen bemühen muss. Man kann hier nicht eine Konzertreihe aufziehen, wo kein Mensch kommt, weil die Musikerinnen und Musiker müssen irgendwie Geld verdienen. Im besten Falle führt es dazu, dass da mehr Energie ist, auch in der Kunst. Carola Obermüller muss Themen finden, die die Leute interessieren und geht dadurch automatisch hinein in den Diskurs. Musik als Ausdruck von Menschen und letztlich auch von Menschlichkeit. Auch wenn man lieber wegschauen und sich am liebsten in seinem Kunstkokon verkriechen möchte. Das ist das Prinzip, nach dem Carola Obermüller arbeitet. Im Programmheft einer Aufführung ihres Oratoriums Kohlenmonoxid-Nachtstück im vergangenen November in Nürnberg schreibt sie: Ich zitiere mich mal selber gerade. Da habe ich geschrieben: Verstummen, auch künstlerisches Verstummen, ist keine Option. Ich bin überzeugt davon, dass wir kommunizieren müssen, dass wir das Grauen anschauen müssen, auch und gerade angesichts seiner Manifestation in unserer Gegenwart, in unserem Land. Ich muss wahrnehmen, benennen, weinen, aufwecken, schreien, komponieren. Komponieren muss ein Plädoyer für die Liebe und Menschlichkeit sein. Ja, das wäre doch jetzt ein schönes Schlusswort. Aber es fehlen ja noch Antworten. Antworten auf Fragen wie: Was ist politische Musik? Ist Musik überhaupt dazu geeignet, politische Botschaften zu transportieren? Und welche Implikationen des Politischen stecken im Klanglichen? Das Spektrum an Meinungen der Komponistinnen und Komponisten, die ich interviewt habe, ist breit. Die Antworten reichen von: Dass die Musik erstmal ein Medium ist, was weniger für politische Statements geeignet ist als meinetwegen die Literatur oder das Theater. Man kann natürlich in das Musikstück politische Texte einbeziehen. Ich finde dann trotzdem immer noch die Frage, ob es dadurch zwingend politisch wird. Bis hin zu: Ich bin inzwischen in einem Stadion angelangt, wo ich meistens eines äußeren Anlasses bedarf, um mit einem neuen Stück zu beginnen. Also ich vertone nie politische Manifeste oder irgend sowas. Dietrich Eichmann, der seine Werke gern mit einem Garten vergleicht, in dem alles wild durcheinander zu wuchern scheint und der doch ein ästhetisches, fruchtbares Ganzes ergibt, schreibt gnadenlose Musik, die trösten will und die er selber als politisch bezeichnet. Ein anderes als ein politisches Komponistendasein ist für ihn überhaupt nicht vorstellbar. Ich bin der Ansicht, dass ein Künstler die verdammte Pflicht und Schuldigkeit hat, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und dass also alle gute Kunst, alle gute Musik in der gesamten Musikgeschichte war immer in der entsprechenden zeitlichen Periode politisch. Also ich kann diese Elfenbeinturm-Komponisten, von denen es sehr, sehr viele gibt, überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich ist der Antrieb ein anderer. Ne? Ein Antrieb, den auch die in den USA lebende Carola Obermüller teilt. Wenn ich es ignorieren würde, dann käme ich mir im Komponieren, das wäre irgendwie so inhaltsleer auf Dauer so. Also es wäre auch abgekoppelt von dem, was mich bewegt im täglichen Leben. Und ich glaube eben, was ich fühle und denke, da ich ja nun ein Teil dieses Planeten bin, dass es auch andere angeht und dass es wichtig ist, dass wir auch die Musik haben, um uns damit auseinanderzusetzen. Dass wir es nicht überlassen den Politikerinnen und Politikern, dass wir es auch nicht überlassen nur der bildenden Kunst oder nur der Literatur, sondern dass wir gerade die Musik, die das so toll kann, die tiefsten Emotionen anzusprechen, wenn mir etwas auf die Nieren geht, sagt man ja so schön, das ist das, was die Musik kann. Die kann wirklich die Nieren direkt erreichen. Musik ist sehr unmittelbar. Und wenn ich es schaffe, mit dieser Unmittelbarkeit auch die Menschen zu erreichen in einem politischen und gegenwartsbezogenen Sinne, dann finde ich, ist es ein ganz starkes Mittel, was ich nicht unbenutzt lassen möchte. Also ich bin mir bewusst, dass es eine Gratwanderung ist und dass es ganz schnell schiefgehen kann und dass man irgendwie in irgendeiner Belehrungsveranstaltung sitzt plötzlich. Das kann passieren. Es ist natürlich einfach ein Risiko, aber ich finde es ein Risiko, dass es wert ist, einzugehen. Die oft belächelte Betroffenheit ist auch für Brigitta Mundendorf ein entscheidender Motor. Bewegt und teilweise entsetzt vom Verhalten ihrer Mitmenschen, sucht sie nach einer Haltung, die sie dann in eine künstlerische Sprache gießt. Vielleicht denke ich das in 30 Jahren anders, aber heute können für mich nur Dinge Bestand haben, die wirklich eine politische Äußerung oder eine sozialpolitische Äußerung mit sich tragen. Politisch Stellung beziehen. Das sei heute vielleicht stärker denn je Aufgabe der Kunst. Allein deswegen, weil heute ganz viel Kunst sein kann. Also die Werbung, das, was heute als kreativ gilt. Ne? Jeder muss kreativ sein, weil wir arbeiten oder wir verkaufen nicht mehr ein Produkt oder arbeiten für ein Produkt, was wir gar nicht kennen, so wie das früher war, sondern wir werden alle selber kreativ in den Büros von Google und was weiß ich wo. Und sollen uns selbst veräußern. So. Das heißt, wir haben ganz viel mit Kreativität da draußen zu tun. Die Werbung ist kreativ. Das meine ich damit, dass wir in einer Zeit leben, in der der Kapitalismus sich nicht mehr zeigt in seinem Heuschreckenkostüm, sondern in einer ganz schicken Kunstform. Und indem er einfach auf diese Kreativität und auf die quasi Befreiung des Menschen setzt, der sich jetzt nun in seiner neuen kreativen Tätigkeit ausleben darf. Und da haben wir ein Problem mit einem Teil, was Kunst natürlich auch immer war, nämlich die kreative Auseinandersetzung mit sich und der Welt. Wenn es das nun ganz viel gibt, dann muss man die Rolle der Kunst auch wieder neu definieren. Das heißt, sie kann allein auf dieser Säule überhaupt gar nicht bestehen. Sie muss noch etwas Zweites hinzufügen oder sie muss genau das eigentlich brechen heutzutage. Deswegen finde ich das ja auch so spannend, dass sich dieser Begriff dessen, was Kunst tun soll, eigentlich immer wieder verändert. Und natürlich kann die Kunst selber eine konkrete Utopie sein, ja, aber sie kann nie das Ziel sein, sondern eigentlich immer nur das Element, was uns ständig eigentlich vom Stuhl peitscht. Das Element, das uns ständig vom Stuhl peitscht. Musik kann uns Machtstrukturen aufzeigen. Klar, nicht jedes Kunstwerk, das etwas Politisches thematisiert, ist auch politisch. Und umgekehrt kann Kunst, die überhaupt nicht politisch intendiert ist, Denkprozesse in uns anstoßen und damit einwirken auf den gesellschaftlichen Diskurs. Gerade in ihrer Offenheit für Interpretation kann Musik vieles, was Politik nicht vermag. Kann uns Themen anders nahebringen, anders begreifen lassen als ein Zeitungsartikel oder ein politischer Aufsatz. Musik oder Kunst im Allgemeinen kann ein Gegengewicht sein zu dem, was uns umtost. Eine kritische Stimme, die etwas anstößt in uns. Es gibt so ein Zitat, das finde ich irgendwie sehr schön, das ist von Donald Winnicott, das ist eigentlich ein Arzt oder ein Psychoanalytiker. Und der hat Kreativität definiert als die Tönung der gesamten Haltung gegenüber der anderen Realität. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was es bedeutet, kreativ oder künstlerisch tätig zu sein. Dass es zum einen nicht nur darum geht, dass man tönt, also damit, dass womit man schafft oder womit man sich beschäftigt, sondern dass man eigentlich auch eine Haltung der Realität gegenüberbringt. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig und das würde ich mir auch im kompositorischen Bereich sogar noch viel mehr wünschen. Also, dass es einfach noch mehr Komponisten beherzigen. Ein Wunsch, die Angst hinter sich zu lassen. Ähnlich klingt das bei Moritz Eggert. Das ist ja immer so ein bisschen die Angst von Komponisten, dass wenn sie politische Musik machen, dass es dann gleich heißt, okay, ihr seid jetzt links oder ihr seid rechts oder ihr seid liberal oder irgendwas, dass man sich so gleich verorten muss. Und ich denke, es geht mit politischem Bewusstsein eher darum, dass man sich überhaupt um soziale Dinge generell vielleicht mal Sorgen macht. Und ich meine, im Moment mache ich mir ganz konkret einfach Sorgen um Rechtsruck, ich mache mir Sorgen um Zunahme von Angst und Hass und so weiter. Das sind einfach Themen, da muss ich jetzt gar nicht sagen, wähle ich jetzt nun SPD oder CDU oder Grün oder Linke. Also es ist eigentlich relativ wurscht, sondern es geht um so ganz grundsätzliche Themen. Ob ich jetzt dagegen bin, dass Menschen ausgegrenzt werden oder dass wir wieder totalitäre Tendenzen irgendwie erleben in unserer Gesellschaft, in ganz Europa und so. Ich finde, das erfordert in irgendeiner Form eine Haltung heute auch von Komponisten. Danach gefragt, wie sich eine solche Haltung denn konkret musikalisch zeigen könne, sagt Johannes Kreidler. Das Beste, was man da halt machen kann, ist die Flucht nach vorn und es thematisieren und ein Problembewusstsein zeigen und vielleicht Dinge transparent machen. Dann kann man darüber sich auch wieder unterhalten. Wie konkret oder unkonkret eine politische Musik aussehen mag, das bleibt den Komponierenden überlassen und uns, den Hörenden, die wir Dinge hineinhören oder eben auch nicht. Hier liegt für manche die Krux. Musik ist uneindeutig. Politik ist es nicht. Jedenfalls ist das ihr Anspruch. Sie will klar benennen. Musik dagegen will Fantasieräume aufmachen. Aber, und das ist ein großes Aber, auch Politik lebt von der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, von Optionen, neuen Ideen und Konzepten. Die zeitgenössische Musik wirkt im Moment jedenfalls manchmal eher wie die große Koalition der Kunst. Getragen von Gleichheit, Gleichförmigkeit, dem Bemühen nicht anzuecken, niemanden zu brüskieren, in der gemütlichen kleinen neue Musikwelt. Kunst ist auch dazu da, Anstöße zu geben, Anstößiges zu produzieren. Etwas, das uns wirklich vom Hocker haut. Wenn dann die eine oder andere Idee überschwappt aufs Publikum, hineinsickert in gesellschaftspolitische Realitäten, umso besser. Dazu braucht es Mut, Menschen, die querdenken und manchmal auch ein bisschen utopisch, so wie fast ganz zum Schluss der Komponist Johannes Kreidler. So eine Idee wie das bedingungslose Grundeinkommen würde ich für gut halten. Das, glaube ich, kann funktionieren. Für die Kunst würde ich mal analog dazu auch mal die Utopie skizzieren, jetzt für die Musik, also einer bedingungslosen Aufführungsgarantie. Komponisten können sich so viel Zeit nehmen, wie sie einfach brauchen, können sich selber aussuchen, wirklich für welche Instrumente, welche Dauer, welchen Ort sie komponieren wollen. Und sie hätten die Garantie, dass es dann auch gespielt würde. Das würde mich sehr neugierig machen, was da dabei herauskäme. Politische Manifestationen wie in den 60ern gibt es nicht mehr. Die Verhältnisse sind komplexer geworden. Künstlerinnen und Künstler, die sich einst als aufrüttelnde Avantgarde sahen, stehen heute da mit ihrer Kunst in einer Welt, in der Verstörung und Grenzüberschreitung zum populistischen Grundrauschen gehören. Querulantentum ist an der Tagesordnung. Etwas, das die neue Musik doch eigentlich mal für sich beansprucht hatte. Es ist zu einseitig, Musik ausschließlich unter dem Aspekt ihrer politischen Implikationen oder allgemeiner ihrer Welthaltigkeit zu beleuchten. Trotzdem ist es wichtig. Es gibt unterschiedliche Ansätze solcher Weltbezüge in der Musik. Eine politische Haltung kann sich im Gehalt einer Komposition zeigen, in ihrem Klangmaterial. Es können Texte sein, die aufrütteln, irritieren. Die Struktur eines Stückes oder der Titel oder Kommentar zum Werk. In der bildenden Kunst gehören solche Werkkommentare ja selbstverständlich mit dazu. Da geht es übers Sehen hinaus. Warum in der Musik dann nicht auch übers Hören? Es gibt so viele unterschiedliche Ansätze, deutliche und indirekte, zugespitzte und subtile. Eins scheint klar, wer seine Botschaften, seien es nun politische oder nicht, zu offen vor sich herträgt, der macht sich immer noch verdächtig. Es sind die alten Common-Sense-Vorwürfe des platten Banalisierens. Das war schon bei Hans Eisler so. Oder bei Maurizio Kagel, der in seinen 10 Märschen, um den Sieg zu verfehlen, gekonnt mit Ironie arbeitet. Und auch bei Stefan Wolpe, der nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Quartett Kampfmusiken verarbeitet hat. Eine Komposition übrigens, die laut Wolpe möglichst auch an öffentlichen Plätzen gespielt werden sollte. Sie alle und viele mehr bekamen die Aversionen gegen dezidiert politische Musik zu spüren. Früher wie heute heißt es, ein bisschen, nein, eigentlich viel Meta sollte es schon sein. Distanz, Konzeptkühle. Damit scheint sich nicht viel geändert zu haben seit Adorno, der einst gefordert hat, Reaktion auf Gesellschaftliches sollte indirekt passieren. Nicht durch plakative Botschaften oder direktes Engagement, sondern eher im Schock des Unverständlichen. Sozusagen als Flaschenpost. Dabei ist Musik dann am stärksten, wenn sie uns berührt. Abseits aller Konzepte. Musik kann wie jede Kunst Denkprozesse in Bewegung setzen. Und selbst wenn sie allein mit ihrer klanglichen Gestalt vielleicht keine Antworten zu geben vermag, so kann sie doch Fragen aufwerfen, Zweifel säen, Unmut stiften oder Versöhnung. Musik macht einen Unterschied. Wie traurig wäre es auch, wenn nicht? Und der Ursprung ist immer ein Nicht-Einverstanden-Sein. Einige Komponistinnen und Komponisten haben damit längst angefangen. Das war Musik unserer Zeit. Über Kreuze, Auflösungszeichen und Generalpausen. Wie politisch ist die zeitgenössische Musik eigentlich? Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.